So, mein Dicker, wo fahren wir jetzt hin? Keine Ahnung. Warum nicht? Das ist eine Überraschung, wo wir jetzt hinfahren, ne? Ja. Wird was ganz Tolles. Bist du aufgeregt? Welche Anfangsbuchstaben? Keine Ahnung. Bist du aufgeregt? Und wie der beginnt mit B? B wie? Barbie. Barbie, ja. Du möchtest zu Barbie. Nein, gucken, Barbie! Ob wir alles toppen können. Na gut. Wir werden es gleich sehen, was deine Überraschung wird, okay? Okay. Okay. Okay, gut. So, du kannst da vorne gucken. Wo ist es? Siehst du schon was? Nee, guck mal nach vorne, da sieht man schon was. Hä? Dinosaurier, sieh, was ich wollte. Oh. Wie geht's um Schiwa-Schiwa-Papa? So, Dicker, und was war jetzt deine Überraschung? Jurassic World! Wie, du bist bei Jurassic World? Nein. Ich bin in einer Ausstellung, wo Jurassic World in echt, also wo man noch nie so nah gekommen ist. Oh, das noch ist ja so cool. Nah. Na, da bin ich ja gespannt. Du auch? Ja. Okay, aber wir müssen noch ein bisschen warten, ne? Nach einer Minute und 33 jetzt und 30 Sekunden. Alles klar. Wir sind gespannt. Ja, also da sind wir jetzt voller Vorfreude und Spannung in Berlin zu Besuch in der Jurassic World. Und ja, wir waren so gegen 15 Uhr da und hatten auch echt Glück, dass es am Eingang leer war und wir nicht anstehen mussten. Am Eingang wurde man dann ganz nett begrüßt und musste seine Eintrittskarte vorzeigen. Und danach bekam man eine kurze Einweisung und stellte sich dann anschließend in eine Schlange, wo Fotos gemacht wurden. Ja, und danach musste man sich wieder anstellen und warten, dass man auf die Fähre kann. Es gab immer oben so ein Bildschirm, da stand dann dran, wie viele Minuten es dauert, bis die nächste Attraktion losgeht. Und wir haben auch nicht lange angestanden. Ja, und auf der Fähre war dann ein Ranger, der uns einwies. Und während wir mit der Fähre zur Insel fuhren, hat man auf einem Bildschirm schon einiges über Jurassic World und die Dinos dort erfahren. Ja, und wir hatten echt Glück, der Wellengang war so schwach, dass wir sehr ruhig und ohne Probleme zur Insel kamen. Angekommen standen wir dann vor einem riesen Eingang mit dem Jurassic World Logo. Und hinter dem Eingang konnte man schon den großen Bachiosaurus sehen. Der war zum Glück eingesperrt, denn er war riesig und zwischenzeitlich auch echt laut. Vor dem Gehege standen dann Ferngläser, durch welche man noch mehr Dinos finden und sehen konnte. Und wenn man dann weiterging, kam man zum Labor. Vor dem Labor stand noch ein Tiertransporter, auf dem sich ein kleiner, aufgeregter Parizepalosaurier zeigte. Aber man brauchte keine Angst haben, denn ein Ranger stand neben dem Tiertransporter und hatte alles im Griff. Also Ranger waren da wirklich überall. Ja, und dann kamen auch gleich zwei Ranger mit einem Parizepalosaurier-Baby, welches man dann streicheln dürfte. Da aber ganz wichtig, nicht mit der flachen Hand, sondern nur mit dem Handrücken. Ja, und unser kleiner Mann hat dann mit dem Handrücken über den Kopf des Dinosaurierbabys gestreichelt. Und dann ging es weiter in das Labor, wo dann mein Sohn als erstes die Dino-Eier bestaunte und sich über einen kleinen Bildschirm Informationen einholte und auch das Baby in dem Ei sehen konnte. Ja, und dann ging es weiter, um mit Dinosaurierkacke zu spielen. Jetzt ernsthaft? Dazu tauchte man dann mit seinen Händen in ein Gefäß, wo links und rechts Gummihandschuhe dran waren und konnte dann so die Dino-Kacke kneten. Und man hatte auch echt Spaß dabei. Ich habe es nicht gemacht, aber der Dicke hat da rumgeknetet. Ja, und dann kam auch wieder zwei Ranger ins Labor mit einem Parasaurolophus-Baby und haben dann etwas über das Dinosaurier-Baby erzählt. Ja, und im Anschluss durfte man das Baby wieder mit dem Handrücken dann streicheln. Ja, danach gingen wir dann durch einen dunklen Gang und kamen bei vier Velociraptoren raus, die auch ziemlich laut waren. Und das Schlimmste war, einer fehlte und sein Käfig war nämlich leer. Und da hat man dann erstmal geguckt. Aber ja, der war nicht ausgebrochen, sondern der Käfig war leer, weil er mit seinem Ranger zum Training war. Und das durften wir uns dann auch kurz anschauen und beim Training zusehen, was Blue, so hieß der Dinosaurier, schon alles gelernt hat. Das war auch total, ja, war sehr interessant und echt cool. Ja, und dann ging es weiter zu einer Ausgrabungsstätte, wo man selber auch graben durfte. Ein riesengroßer Knochen und Dinosaurierschädel waren ausgestellt. Ja, und anschließend kamen dann wieder zwei Ranger mit einem Ankylosaurier-Baby, dem Bambi, rein, welchen man dann auch wieder streicheln durfte. Ja, und dann ging es durch die nächste Tür. Dort erwartete uns ein Riesengehege, von welchem wir vorsichtshalber Abstand halten sollten. Und ja, also gingen wir dann ein Stück zurück und wurden von dem Ranger aufgeklärt. Sicherheitshinweise und sowas alles. Ja, weil in dem Riesengehege befand sich ein Hybrid, eine Saurierdame, die ziemlich wütend war. Ihr Fleisch wollte sie nicht fressen, uns aber zum Glück auch nicht. Und so verschwand sie dann irgendwann wieder in der Dunkelheit des Geheges, wo wir dann erleichtert waren, nicht gefressen zu werden. Und dann auch schnell in den nächsten Raum ging, wo man dann die nachgebaute Glaskugel sah und sich dann auch reinsetzen durfte. Da haben wir dann ganz schnell ein Foto gemacht. Ja, und dann öffnete sich auch schon die nächste Tür. Und ich sag euch, was hinter dieser Tür passierte, war das absolute Highlight von allem. Also man war wirklich, man war kaum drin, ging schon der Alarm los, die Sirenen, Aufregung war, weil T-Rex drehte ab und die Ranger versuchten alles unter Kontrolle zu bringen. Und so wollte man uns auch vor diesem wilden T-Rex retten und versuchte uns von seinem Gehege wegzubringen. Und es war echt, es war genial. Also die Ranger haben das auch wirklich, die haben sich angeschrien und die eine Ranger-Dame wollte den Notfallcode wissen, um uns dort zu befreien, weil das Tor war zu und wir waren theoretisch vor dem Gehege auch eingesperrt, sag ich mal. Ja, und der Code, wie gesagt, der Code war falsch und das Tor öffnete sich nicht. Und dann fiel auch noch der Strom aus. Aber die Ranger-Damen versuchten uns zu beruhigen und die eine Dame versuchte nochmal genau nachzudenken und sich an den Code zu erinnern und fand dann zum Glück auch den richtigen Notfallcode. Also rannten wir alle durch das Tor, doch der T-Rex, der tobte weiter und so mussten wir uns dann kurz auf den Boden legen. Es war schon echt Wahnsinn. Also wir haben es wirklich, wir lagen dann alle auf dem Boden und bevor sich dann eine weitere Tür öffnete und wir dann wieder losrennen und uns retten konnten, waren wir erstmal, ja, war Wahnsinn. Und die Tür, die sich dann öffnete, die führte uns in den Shop, wo wir dann uns von den Schreck erholen konnten und wieder aufatmen konnten, weil wir dem T-Rex entkommen sind. Also das nenne ich echt mal einen geilen Abgang. Also wirklich, das war ein perfektes Ende. Es war schon. Das war echt das Highlight von allem. Also die ganze Show war schon ein Highlight, aber das war echt der Wahnsinn. Ja, und im Shop suchte sich mein Sohn dann zwei Kuscheltiere aus und den Bambi-Anhänger. Ich kaufte dann das Foto, was wir am Anfang gemacht haben, also was da von uns gemacht wurde. Ja, und dann gingen wir auch wirklich total überwältigt und begeistert von den Eindrücken nach Hause. Also wir waren wirklich sehr begeistert. Hammer. Wenn man noch überlegt, ne, die viele Arbeit, die freundlichen Ranger, alles war wirklich ein total tolles Zusammenspiel und einfach nur der Wahnsinn. Also auch ein Respekt, was da geleistet wurde und wie toll das alles umgesetzt wurde. Auch ein Respekt an die Ranger, die das alles so toll machen und einen so toll mitnehmen auf diese Reise. Ich denke mal, selbst wenn man kein Jurassic World Fan ist, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Es ist wirklich einfach nur toll und ein unvergessliches Erlebnis. So, erzähl, wie war's? Gut, super gut. Nö, besser als gut. Besser als alles. war einmal okay, richtig. Das heißt Kind. Ja. Okay. Und dann bei. Ja, wie mein kleiner Mann schon sagte, es war wirklich toll und es ist so schön, dass wir ein Teil davon waren. Auch wenn es für mich persönlich aufgrund meines Post-Covid-Zustands und den dazu körperlichen Problemen sehr schwer war. Denn am Anfang schon auf der Fähre ging es mir schlecht und die dazu kommende Geräuschkulisse war extrem schwer zu ertragen, sodass ich körperlich wirklich sehr zu kämpfen hatte. Aber ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte auf dieser tollen Reise durch Jurassic World und bereue auch keine Sekunde. Also dieses Erlebnis, davon erzählt man sich in Jahren noch. Und es ist auch total schön, daran zu denken, was wir da Geiles erlebt haben. Ja, in diesem Sinne, wer noch nicht war, schaut vorbei. Es lohnt sich, das muss man gesehen haben. Bleibt gesund und bis bald.